Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Die deutschen Maschinenbauer, sie gelten ja als der Kern der Industrie im Land und deshalb setzen sie auch stark auf innovative Industrie 4.0 Konzepte, um international wettbewerbsfähig bleiben zu können. Doch das wird immer schwieriger, denn die technischen Prozesse, sie beschleunigen sich rasant. Auf der AMB, der Internationalen Ausstellung für Metallbearbeitung, die heute in Stuttgart zu Ende geht, wurde dieser Wandel intensiv diskutiert. Eines der Konzepte, von denen sich die Maschinenbauer Experten viel versprechen, das arbeitet mit verteilter Software auf Werkzeugmaschinen. Peter Wächering. Der gute alte Leitstand soll abgelöst werden in jenen Fabriken, die Industrie 4.0 Konzepte umsetzen. Produkte kommunizieren direkt mit den Fertigungsstraßen, Roboter erhalten Anweisungen von anderen Maschinen und das alles in Echtzeit. Die deutschen Werkzeugmaschinenhersteller seien dafür eigentlich ganz gut aufgestellt, meint Dr. Wilfried Schäfer, Geschäftsführer des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken. Zunächst einmal muss man feststellen, dass in der Werkzeugmaschine fast alle Informationen digital vorliegen. Das heißt also, es geht mehr darum, ob ich jetzt aus den verfügbaren Daten, die es jetzt schon gibt, entsprechende weitergehende Analysen ableiten kann, die entweder zur Wartung, zur Prozessoptimierung, zur Prozesssteuerung geeignet sind. Eine ganz wesentliche Prozessoptimierung versprechen sich die Forscher davon, Software für die Werkzeugmaschinen nicht mehr zentral vorzuhalten. Vielmehr sollen die Werkzeugmaschinen in der Lage sein, ihre Software untereinander auszutauschen. Benötigt eine Maschine gerade ein NC-Programm, mit der eine andere Maschine soeben noch ein Werkstück bearbeitet hat, funkt sie einfach diese Maschine an und fordert die gebrauchte Software an. Eugen Bollinger von der TDM Systems GmbH aus Tübingen beschreibt das so. Wenn es jetzt ein NC-Programm ist und ich habe das wirklich an der Maschine geschrieben, dann ist das relativ banal. Das heißt, ich stelle dieses NC-Programm in meinem NC-Programmmanagement zur Verfügung. Das ist letztendlich nichts anderes als eine Ablage. Auf diese Ablage kann ich von anderen Maschinen auch zugreifen. Die Probleme dabei? Es gibt noch keinen allgemein akzeptierten internationalen Standard für diesen Austausch von Software. Dieser Datenaustausch von unternehmenskritischer Software muss auch noch entsprechend abgesichert werden. Daran fehlt es noch in vielen Fabriken. Eugen Bollinger macht noch auf ein drittes Problem aufmerksam. Ein Kunde hat heute vielleicht 20 Maschinen oder auch 100 Maschinen und 10%, 15% sind relativ neu und der Rest ist einfach aufgrund der Lebensdauer, Einsatzdauer älter. Und die Herausforderung ist jetzt, wenn ich diese Vernetzung anschaue, dass ich praktisch sowohl mit neuen Maschinen kommunizieren möchte, als auch mit Bestandsmaschinen. Natürlich muss man da irgendwo gewisse Einschränkungen treffen, wenn es um das Level der Kommunikation geht, aber diese Herausforderungen werden jetzt angegangen und man sucht auch Lösungen gemeinsam dafür. Bisher werden übergangsweise mehrere Kommunikationsschnittstellen und teilweise sogar mehrere Maschinensteuerungen eingesetzt, um dieses Problem zu umgehen. Eine richtige Lösung sei das aber nicht, meint Eugen Bollinger. Jede Steuerung ist heute eigentlich immer eine Kombination aus Maschinenhersteller und Steuerung. Das heißt, es gibt Maschinenhersteller, die setzen 3, 4, 5 verschiedene Steuerungen ein und jede hat so ihre eigenen Charakteristika. Es gibt jetzt hier zum Beispiel entsprechende Standardisierungsbemühungen oder entsprechende Initiativen, muss man besser sagen. Aber bis das letztendlich in der Praxis greift, werden natürlich viele Jahre vergehen. Genau diese Zeit aber haben die Werkzeugmaschinenhersteller nicht, wenn sie international konkurrenzfähig bleiben wollen. Deshalb wird in der Branche sehr intensiv darüber diskutiert, wie ein Verfahren zur Standardisierung von Maschineninformationen erweitert werden kann, um daraus den so dringend benötigten Standard zu entwickeln. MT Connect heißt das Verfahren. Eugen Bollinger. MT Connect beschreibt auch schon sehr viel, was an Standardinformationen aus der Maschine rauskommen kann. Letztendlich liegt es jetzt wiederum an den einzelnen Anbietern, hier praktisch Lösungen zu definieren, die dann auch in der Praxis umgesetzt werden können. Diese pragmatische Lösung hat den Vorteil, dass mit einem Minimalstandard auch bisherige Maschinenmodelle erfasst werden können. Die ersten Praxisbeispiele dafür waren auf der Internationalen Ausstellung für Metallbearbeitung schon zu sehen. Jetzt müssen sich die Hersteller nur rasch einigen. Und hier sind die Branchenverbände gefordert. Peter Welchering über verteilte Software in der Industrie 4.0.